könnte nur jetzt ganz kurz, also ich bin jetzt mal dafür erst Pause und dann möglichst Diskussionen, wenn es möglich ist. Aber dann würde ich irgendwann glücklich sein, wenn ich auf zwei dieser Sachen eingehen könnte. Ich sehe jetzt zwei Sachen vor mir. Einmal zum Leben, Begriff des Leben, auch Zurückweisung dieser Interpretation von De Gaulle's Fliehblag zum Vitalismus. Und zweitens auch in dem Zusammenhang, also A und B, wäre dann zu dem späten De Gaulle mit dieser Ausweglosigkeit, der ja dann die Klassen aufgekündigt, die Klassentrennung sozusagen am Ende gesehen hat und eine Klassenversöhnung am Werk gesehen hat. Das halte ich für unrichtig und da hätte ich gerne auch noch was gesagt. In dem Zusammenhang De Gaulles Auffassung jetzt im Speziellen, ob er nicht auch, also sich auch irgendwie faul war, diese Kapitalkritik und dieses Klassensystem von De Gaulle. Und das andere wäre, aber allererst zu diesen kategorischen Imperativen. Es sind ja vier, denn ich denke, der Kantsche ist der erste, dann der Marxische, der Adornosche und dann den du formuliert hast, zu Parteinahme auf Israel, zu Israel, Parteinahme für Israel heute. Und das sind vier kategorische Imperative. Die müssten jetzt bei der Frage der Aktualisierung der SE, das ist ja eigentlich sozusagen die Gretchenfrage, ist das falsche Wort, aber das ist ja die Kardinalfrage. Da muss man ja sehen, was ist denn jetzt von der SE überhaupt noch brauchbar? Und darauf würde ich schon gerne noch antworten. Aber vielleicht stellt sich ja eine Diskussion her. Vielleicht kann ich das auch irgendeinen anderen Zeit oder. Die andere Frage ist natürlich, ob das nicht jetzt völlig zum Pause hat, wenn wir jetzt eine Pause machen. Ich weiß wirklich, ihr müsst selber auch sagen, wie das jetzt ist mit der Aufmerksamkeit. Und, nicht so lange, bitte. Dann machen wir 5 Minuten Zigarettenpause und in 5 Minuten machen wir gleich weiter. Und ich glaube, wir müssen das auch. Also, ihr habt eh schon gesehen, du hast das selber am Anfang gesagt. Letztendlich läuft das auf ein Seminarthema hinaus und wir müssen mal gucken, wie weit wir das heute überhaupt noch führen. Also, in 5 Minuten, Punkt 5 Minuten geht's weiter. Thank you.